Das Sportfest um den Preis Baekdusan, das am 1. Februar eröffnet worden war, ging zu Ende. Die Sportler des Sportclubs 25. April belegten in Basketball und Volleyball der Männer und Frauen den ersten Platz. Die Abschlussfeier fand am 27. Februar in der Basketballhalle in der Chungchunstraße in Pyongyang statt, an der die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die Sportler teilnahmen.